Crystal frisst sich durch alle gesellschaftlichen Schichten. Angeblich soll schon das Kratzen an der Nase Kaufinteresse signalisieren. Crystal? Crystal? Crystal? Crystal? Ich habe halt mit 13 Leute kennengelernt, die Crystal nehmen und habe halt gemerkt, hey, damit kann man Geld machen. Der Rausch wird ein paar Stunden anhalten. Crystal Junkies. Crystal Junkies. Crystal Junkies. Bürger, Sie werden der schweren Opposition beschuldigt. Antibürgerstatus bestätigt. Crystal Junkies. Licht drauf. Crystal Junkies. Auf Drogen! Thank you. mich, du Schwein!